tritt uns, den Eiligen, des Hornes Klang nicht, gleich dem Duft der längst verwehrter Blüten, gleich brüchigen Brokats entfernten Falten, gleich Mürbenblättern früh vergilbter Bände, als tönender Besuch aus jenen Zeiten nah, da Eile war, wo Pferde im Galopp sich mühten, nicht wo der unterworfene Blitz im Treten sprang, da man zu leben und zu lernen das Gelände durchjagte, nicht allein die eng bedruckten Spalten. Ein mattes Sehnen, wehgelaunt Verlangen entspringt für uns dem Kornukopia. Nicht deshalb ist das alte Gut, weil es vergangen, das neue nicht vortrefflich, weil wir mit ihm gehen, und mehr hat keine je an Glück erfahren, als er befähigt war zu tragen, zu verstehen. An dir ist hinter Eile, Lärm und Mannigfalt das ständige, die stille Sinn, Gestalt zurückzufinden und neu zu bewahren.